Frau, die dich liebt, niemals weine, denn sie weint ja aus Liebe zu dir. Lass die Sonne des Glücks für sie scheinen und sei immer zärtlich zu ihr. Auch wenn sie dir einmal sehr weh tut, verzeih ihr und kränke sie nie. Lass die Frau, die dich liebt, niemals weinen, denn sonst weinst du eines Tags um sie.